Zum Verlieben ein Grund, die Nacht ist verlockend und süß die Musik, dein Mund weckt die Sehnsucht nach Glück. Wer kann diesem Zauber entgehen? Der Himmel scheint offen zu stehen. Mein Herz ruft nach Liebe, und was ist der Grund? Die Nacht, die Musik und dein Mund.